Koksberg. Singen kann. Hasta la vista. Stella. podcast. Hello. Autoschlüssel mit einem blauen Band. Ganz, ganz wichtig. Sonst kann das chemiezugedröhnte Kind hier heute nicht richtig abgehen, ihr Fotzen. Wenn sich das anfindet, dann kommt mal bitte hier vorne her und gebt das ab. Wäre richtig süß. Danke. We'll be right back.

Was ist los? Hast du noch nie ein Labor gesehen? Der kleine Mann ganz groß. We'll be right back. viel zu betreutes Kind. Can you Nein, Schuppen, ja, wir holen wieder. Die Bullen sind hier. Nein! Doch, ich Bullen haben vorhin was? Da. Warte mal kurz, hier bitte. Wer ist da? Die Bullen sind da. Scheiß schon wieder, Alter. Die Bullen haben vorhin da. Scheiß Bullen. Wir haben gerade hier vorne. Das ist einfach, weil du so verboten gute Musik spielst. Hier live mit meinem Elektroschocker. Annika! Es geht weiter. Was los? Okay. Ja, Polizei war ganz da. Ist da, aber ihr könnt weitermachen. Okay. Aber. Aber alle bitte ganz leise sein, ja? Kannst du was singen? Schweigefuchs und so. Happy Birthday to you. Bisschen Tackle hier mal. Ich nenne das Mario Fitness, weil ich packen muss, und jetzt wird übrigens drauf, ich hab so viel wie den Tsunami und Pimmel. Ey, jetzt aber auch bitte ein leises Song, ja. Ey, du musst jetzt doch stehen! du bist ein gutes Kind. Kind, du bist ein gutes Kind. Thank you. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. So Leute, mit der Polizei gesprochen. Wir müssen jetzt leider ausmachen, ansonsten wird das hier geräumt. Und das wird teuer. Können wir leider nicht machen. Können wir noch ein Lied? Am besten einer der zwei. Zugabe! Wir haben alles gegeben. Happy Birthday to you. Wir haben ein Feiern to you. Mach die Birthday wieder an. Aufgabe! Ja, Leo, hoch! Ich habe alles gegeben da draußen mit der lieben Polizei. Die Jungs waren eigentlich cool drauf, aber jetzt muss Schluss sein. Leider, leider, leider. Ein Lied geht noch, ein Lied geht noch. Und dann ist leider Schluss. Und jetzt wird die Anlage konfiziert und das kann man uns nicht erlauben. Die wollen das hier alle. Ficken Sie meine Schwester! Get Get your cat!